Erster, ich blickte auf und sah plötzlich vier Hörner. Zweiter, als ich den Engel fragte, der mit mir sprach, was bedeuten diese Hörner, antwortete er, das sind die Hörner, die Juda, Israel und Jerusalem zerstreut haben. Dritter, danach zeigte mir der Herr vier Schmiede. Vierter, als ich fragte, was werden diese tun, antwortete er, jene Hörner haben Juda so sehr zerstreut, dass niemand mehr Mut hatte. Aber diese Schmiede sind gekommen, um die Völker zu erschrecken und ihre Macht zu brechen, denn sie haben Juda angegriffen und zerstreut. Fünfter, ich blickte auf und sah einen Mann, der eine Messschnur in der Hand hielt. Sechster, als ich ihn fragte, wohin gehst du, sagte er zu mir, ich gehe, um Jerusalem zu vermessen, damit ich weiß, wie breit und lang es ist. Siebter, plötzlich kam der Engel, der mit mir sprach, hervor, und ein anderer Engel trat ihm entgegen. Achter, der Engel sagte zu ihm, lauf und sag dem jungen Mann, Jerusalem wird offen und ungeschützt sein, weil so viele Menschen und Tiere darin leben werden. Neunter, der Herr sagt, ich selbst werde ringsum eine Feuermauer für Jerusalem sein und meine Herrlichkeit in ihm zeigen. Zehnter, der Herr sagt, flieht aus dem Land im Norden. Denn ich habe euch in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Elfter, rettet euch nach Zion, ihr, die ihr in Babylon wohnt. Zwölfter, denn der Herr, der Allmächtige, hat mich mit Ehre zu den Völkern gesandt, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, tastet seinen eigenen Augapfel an. Dreizehnter, denn ich werde meine Hand gegen sie erheben, so dass sie von ihren eigenen Dienern geplündert werden. Dann werdet ihr erkennen, dass der Herr, der Allmächtige, mich gesandt hat. Vierzehnter, freue dich und juble, Tochter Zion. Denn ich komme bald, um bei dir zu wohnen, sagt der Herr. 15. An diesem Tag werden sich viele Völker dem Herrn anschließen, damit sie zu seinem Volk gehören und bei dir wohnen können. Daran wirst du erkennen, dass der Herr, der Allmächtige, mich zu dir gesandt hat. 16. Der Herr wird Juda als sein Erbe im Heiligen Land in Besitz nehmen und Jerusalem wieder auswählen. 17. Alle Menschen sollen still sein vor dem Herrn. Denn er ist aus seiner heiligen Wohnung gekommen.